SWR 2 Hörspiel. Für Sherlock Holmes. Kriminalhörspiel nach einer Geschichte von Sir Arthur Conan Doyle. Heute die Brook Street-Affäre. Es war an einem Mittwoch, am 6. Oktober 1886. Ein schwüler, regnerischer Tag. Ich hatte lange dazu gebraucht, meinen Freund Holmes aus seinem Lehnstuhl zu locken und zu einem Abendspaziergang zu überreden. Schließlich schaffte ich es. Und 3 Stunden lang wanderten wir durch die grauen Straßenschluchten Londons. Eine gute Idee, dieser Spaziergang, mein lieber Watson. Ich sollte in Zukunft mehr auf deinen ärztlichen Rat hören. Das würde mich sehr freuen und dir nur guttun. Obwohl ich deinen Versprechungen nur wenig Glauben schenke. Denn du bist mein ungehorsamster Patient. Danke, Watson. Ich nehme deine Rüge als Kompliment. Das dachte ich mir. Ah, eine Droschke vor unserem Haus. Erwartest du noch einen Kollegen? Einen Kollegen? Wie kommst du darauf? Watson, der Arztkoffer da im Wagen. Immerhin schon 10 Uhr durch. Nun, lassen wir uns überraschen. Wir betraten die Wohnung und entledigten uns der vom Nieselregen klammen Mäntel. James, der Butler, hatte den unerwarteten Besuch ins Wohnzimmer geführt. Es war ein nervöser, auffallend blasser Mensch, etwa 30 Jahre alt. Seine Kleidung war schlicht, aber korrekt. Guten Abend, Doktor. Guten Abend, meine Herren. Guten Abend. Es tut mir leid, dass Sie warten mussten, aber wie ich sehe, sind Sie erst seit höchstens 5 Minuten hier. Sie verblüffen mich, Mr. Holmes. Woran können Sie das erkennen? An der Kerze. Sie ist noch kaum heruntergebrannt. Aber setzen Sie sich doch. Dies hier ist Dr. Watson, ein Kollege von Ihnen. Angenehm. Ich bin Dr. Percy Trevelyan. Ach, dann sind Sie der Verfasser dieser glänzenden Monographie über Nervenkrankheiten. Ja, es freut mich, dass Sie die Arbeit kennen. Selbstverständlich kenne ich Sie. Eine außerordentlich sachverständige Arbeit. Kompliment. Danke, danke. Was führt Sie so spät noch zu uns, Doktor? Ja, das ist eine merkwürdige Geschichte, Mr. Holmes. Allerdings muss ich da etwas ausholen. Ja, bitte, Doktor. Wenn Sie gestatten, nur, dass ich mir dabei mein Pfeifchen anstecke. Bitte schön. Wir hören Ihnen zu. Ja, also, vor 2 Jahren habe ich mein Studium abgeschlossen. Meine Arbeiten über Nervenleiden hatten ja in Fachkreisen einiges Aufsehen erregt und sicher hätte ich mich als angesehener Facharzt in einem der besseren Viertel dieser Stadt niederlassen können, wenn ich die finanziellen Mittel dazu gehabt hätte. Doch auch bei größter Sparsamkeit hätte ich frühestens in 10 Jahren an eine eigene Praxis denken können. Also bin ich ins King's College Hospital eingetreten. Und dort besuchte mich eines Tages ein gewisser Mr. Blessington. Entschuldigung. Ja? Sind Sie Dr. Trevelyan? Ja, was kann ich für Sie tun? Ich habe Ihr Buch über Nervenkrankheiten gelesen. Ja. Dollar Schmöker, Doc. Obwohl ich nur die Hälfte kapiert habe. Das freut mich, Sir, aber ich habe jetzt leider zu tun. Moment noch, Doc. Sie scheinen doch Talent zu haben. Warum machen Sie nicht eine eigene Praxis auf? Es kostet sehr viel Geld, mein Lieber. Ich verstehe schon. Viel Krebs im Kopf, aber kein Penny auf der Naht, was? Also entschuldigen Sie, Sir, ich nehme nicht an, dass Sie ins Hospital gekommen sind, um sich über meine finanzielle Situation zu unterhalten. Doch, doch, Doc. Genau das wollte ich. Ich verstehe nicht. Ja, hören Sie, Doc. Was halten Sie davon, wenn ich Ihnen in der Brook Street eine Praxis einrichte? Soll das ein Scherz sein? Keineswegs. Ich habe gerade ein paar tausend Pfund übrig. Die möchte ich gern investieren. In Sie. Aha. Und wie stellen Sie sich das vor? Ja, wie ich schon sagte. Ich richte die Praxis ein, übernehme die ganze Organisation und Sie doktern an den Patienten rum. Ein Viertel der Einnahmen bleibt Ihnen, der Rest geht an mich. Ich nehme an, lieber Kollege, da haben Sie sofort zugegriffen. Ja, ja, das war ja nun eine einmalige Chance für mich. Das kann man wohl sagen. Ja. Gut, also schon 2 Monate später begann ich in der Brook Street zu praktizieren. Mr. Blessington zog ebenfalls dort ein und wurde mein ständiger Patient. Er hat ein Herzleiden und braucht dauernde medizinische Betreuung. Und Ihre Praxis? Geht gut, nehme ich an? Oh ja, ja. Über Mangel an Patienten kann ich mich wirklich nicht beklagen. Inzwischen sind es fast zu viele. Ja, und auch mit Mr. Blessington gab es zuerst keinerlei Probleme. Er ist zwar in gewisser Weise ein Sonderling, aber bei alledem die Korrektheit in Person. Jeden Abend kommt er pünktlich nach seinem Spaziergang zu mir in die Praxis und rechnet ab. Seinen Anteil nimmt er dann mit in seine Wohnung und bewahrt sie dort auf. In der Wohnung? Ja, in einer Stahlkassette. Offenbar hat Ihr Kompagnon wenig Vertrauen zu unserem Banken. Ja, so scheint es. Also wie gesagt, er ist ein bisschen sonderbar. Das äußerte sich auch, als er vor etwa 4 Wochen ziemlich aufgeregt zu mir in die Praxis herunterkam. Doc, haben Sie schon die Zeitung gelesen? Nein, Mr. Blessington, ich hatte noch keine Zeit. Es wird immer schlimmer, wir müssen unbedingt etwas unternehmen. Jetzt beruhigen Sie sich doch erst mal. Was ist denn passiert? Hier, lesen Sie das hier. Der 4. in dieser Woche. Aha. Erneuter nächtlicher Einbruch im Westen. Ja, es wird höchste Zeit, dass wir was unternehmen, Doc. Ich werde noch heute zum Schloss herübergehen, damit er uns so bald wie möglich an sämtliche Türen und Fenster neue Schlösser einbaut. Wenn Sie meinen, dass das nötig ist. Ja. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass jemand ausgerechnet in die Praxis eines Nervenarztes einbrechen sollte. Letzte Nacht war ein Wettbüro betroffen. Und davor ein Juweliergeschäft. Nein, nein, nein, Doc, das sind keine normalen Einbrüche. Dahinter steckt was anderes. Alle sind hier in der nächsten Umgebung passiert. Alle! Ist Ihnen das nicht aufgefallen? Das mag ja alles richtig sein. Eben. Aber ich werde deshalb auch nicht mehr spazieren gehen, sondern lieber zu Hause bleiben. Ich fand die ganze Aufregung etwas übertrieben. Aber nach einigen Tagen beruhigte sich Mr. Blessington wieder. Er nahm sogar seine Spaziergänge wieder auf, was ich ihm seiner Gesundheit zuliebe nahegelegt hatte. Gestern nun erhielt ich diesen Brief ohne Unterschrift und ohne Absender. Bitte lesen Sie selbst. Sehr geehrter Dr. Trevelyan, ein russischer Graf würde sich gern Ihres ärztlichen Beistands versichern. Seit Jahren leidet er an kataleptischen Anfällen. Der Graf schlägt eine Verabredung für 6:15 vor. Der Patient interessierte mich natürlich, da sein Leiden in mein Spezialgebiet fiel, die Katalepsie. Darüber haben Sie auch ausführlich in Ihrer Arbeit geschrieben. Vorübergehendes Irrsein verbunden mit einer Muskelstarre. Das sind doch die Symptome, nicht wahr? Ganz recht. Ich hielt mich also zur vorgeschlagenen Zeit für den Empfang des Grafen bereit, war dann aber einigermaßen überrascht, als heute pünktlich 6:15 zwei Männer in meiner Praxis erschienen, ein jüngerer, etwa 40-Jähriger und ein älterer, so um die 70, die ganz und gar nicht meinen Vorstellungen von Herrschaften der gehobenen Gesellschaft entsprachen. Sondern? Ja, sie wirkten derb, fast etwas unbeholfen. Und ihre Kleidung war, naja, jedenfalls nicht elegant. Der Herr Doktor lässt bitten. Danke. Dr. Trevelyan. Ja? Und Sie sind... Verzeihung, Doktor. Wir wollen Sie allein sprechen. Ist das möglich? Na, natürlich. Miss Packingham, Sie können gehen. Ich brauche Sie heute nicht mehr. Danke, Herr Doktor. Schließen Sie dann ab? Ja, wenn ich fertig bin. Bis morgen dann, Herr Doktor. Ist gut, Miss Packingham. Sie müssen verstehen, aber wir wollen nicht, dass die Krankheit meines Vaters bekannt wird bei allen Leuten draußen in der Öffentlichkeit. Sie können sich auf meine absolute Diskretion verlassen. Danke. Ist sonst niemand hier im Haus, der uns hören kann? Nein, wir sind ganz allein. Und oben? Da wohnt nur ein älterer Herr. Er wird uns nicht hören. Auf keinen Fall. Wahrscheinlich ist er auch gar nicht zu Hause. Gut. Sie werden also meinen Vater behandeln und es wird nicht Ihr Schaden sein. Aber stellen Sie keine Fragen über unsere Person. Wie Sie es wünschen. Ja, der Zustand meines Vaters hat sich in den letzten Wochen sehr verschlechtert. Deshalb kommen wir zu Ihnen. Wir haben großes Vertrauen in Sie. Danke, danke. Tja, dann wollen wir am besten gleich mal mit der Untersuchung beginnen. Darf ich Sie bitten, dort drüben Platz zu nehmen? Danke, Doktor. Ich werde so lange draußen warten, wenn Sie erlauben. Sie können während der Untersuchung gerne hier bleiben. Nein, bitte, lieber nicht. Er ging hinaus und ich begann mit der Untersuchung des alten Mannes. Er war alles andere als gesprächig. Und auch meine Fragen über den Krankheitsverlauf beantwortete er höchst unzulänglich. Plötzlich, nachdem er mir etwa 20 Minuten gegenübergesessen hatte, erstarrte er und sah mit unbewegten Augen durch mich hindurch. Ein kataleptischer Anfall. Ohne Zweifel. Seine Muskeln waren starr, er zeigte keine Reflexe mehr. In ähnlichen Fällen hatte ich Erfolg durch Inhalieren von Amylnitrit. Ein ausgezeichnetes Präparat, Holmes. Erweitert die Gefäße, senkt den Blutdruck. Entschuldigen Sie. Aber ich bitte Sie. Gut, ich hatte noch einen Rest Amylnitrit im Labor, das sich im Keller unter der Praxis befindet. Ich ließ also den Patienten allein, um das Medikament zu holen. Und als ich nach etwa 5 Minuten zurückkam... War Ihr Patient verschwunden? Ja, das stimmt. Wie kommen Sie auf diese Vermutung, Mr. Holmes? Ehrlich gesagt, lieber Doktor, ich habe geraten. Aber bitte, bitte erzählen Sie weiter. Ja, nun, bald darauf kam Mr. Blessington von seinem Spaziergang zurück. Er ging hinauf in seine Wohnung und kam wenig später völlig aufgelöst zu mir in die Praxis. Doktor! Doktor! Wer zum Teufel war in meiner Wohnung? Aber Mr. Blessington, niemand. Wie kommen Sie denn darauf? Natürlich ist jemand oben gewesen. Kommen Sie mit drauf, dann werden Sie es selber sehen. Er hat mir mehrere Fußabdrücke auf dem Teppich gezeigt, die nicht von ihm selbst stammen konnten, weil er viel kleinere Füße hat. Die Spuren waren noch feucht, doch erst nach 6 hatte es angefangen zu regnen. Sie wollen also damit sagen, für den Einbruch in Mr. Blessingtons Wohnung kämen nur Ihre fürstlichen Patienten in Betracht? Ganz recht. Wahrscheinlich hat sich der Jüngere, während sein angeblicher Vater bei mir unten im Sprechzimmer saß, nach oben geschlichen und ist mit Hilfe eines Dietrichs eingebrochen. Das ist anzunehmen. Doktor, ja? Wurde etwas gestohlen? Das ist ja das Merkwürdige, Mr. Holmes. Nichts. Überhaupt nicht? Nein. Und trotzdem hat sich Mr. Blessington so fürchterlich aufgeregt. Erst als ich ihm das Versprechen gab, Sie, Mr. Holmes, umgehend zu informieren, hat er sich etwas beruhigt. Dieser Fall ist nicht uninteressant, Dr. Trevelyan. Ich schlage vor, wir machen auf der Stelle Ihrem Patienten einen Hausbesuch. Kommst du mit, Watson? Es war fast Mitternacht, als wir die Brook Street erreichten. Im ersten Stock des Hauses brannte noch Licht. Kaum hatte Dr. Trevelyan die mit 2 großen Schlössern gesicherte Haustür geöffnet, da wurde oben das Licht gelöscht. Bleiben Sie, wo Sie sind, ich warne Sie! Ich habe eine Pistole! Um Gottes Willen, Mr. Blessington, machen Sie doch keinen Unsinn! Ich bin es, Trevelyan! Wen haben Sie da mitgebracht, Doktor? Das sind Mr. Holmes und Dr. Watson. Bitte lassen Sie uns raufkommen. Moment, ich zünde nur rasch das Licht an. Kommen Sie, meine Herren. Vorsicht. Mr. Blessington, das ist Mr. Holmes, Dr. Watson. Ich bin sehr froh, dass Sie gleich gekommen sind, Mr. Holmes. Der Doktor hat Ihnen sicher schon erzählt, dass... Ich weiß über alles Bescheid, Mr. Blessington. Und Sie werden mir sicher erklären können, warum ausgerechnet Sie das Opfer dieses mysteriösen Einbruchs geworden sind. Ich verstehe nicht... Woher soll ich das wissen? Mr. Blessington, wenn wir etwas für Sie tun sollen, dann muss ich Sie dringend bitten, uns nichts, aber auch gar nichts zu verschweigen. Bitte kommen Sie herein, meine Herren. Danke. Mr. Blessington führte uns in seine Wohnung und bat uns, uns einen Augenblick zu gedulden. Nach einer Weile kam er und stellte eine Art Kassette unmittelbar vor uns auf einen Tisch. Hier, Mr. Holmes, hier in dieser Kiste ist mein ganzer Besitz, alles, was ich habe. Ich traue den Banken nicht, verstehen Sie jetzt? Nein, Mr. Blessington. Ich sehe nur, dass Sie versuchen, uns zu täuschen. Was? Ja, wie kommen Sie denn darauf, Sir? Sie verbergen uns etwas. Was sollte ich Ihnen denn verbergen? Was denn? Nun, das müssen Sie selbst am besten wissen. Sie irren sich, Mr. Holmes. Dann tut es mir leid. Aber unter den gegebenen Umständen kann ich Ihnen nicht helfen. Doktor, auf Wiedersehen. Halten Sie uns auf dem Laufenden. Ich bringe Sie nach unten. Holmes, es tut mir leid, aber ich verstehe dein Verhalten nicht. Das wäre nicht das erste Mal. Dieser Mann fürchtet um sein Vermögen. Das ist doch verständlich. Mag sein. Doch in diesem Fall geht es um mehr. Wir haben es nämlich nicht mit einem normalen Einbruch zu tun. Sondern? Ich bin ziemlich sicher, mein Lieber, die beiden russischen Herrschaften ein Interesse an Mr. Blessington persönlich haben. Was willst du damit sagen? Watson, wir sind uns doch wohl einig, dass der sogenannte Graf seine Krankheit nur vorgetäuscht hat. Wenn ich recht informiert bin, kann Katalepsie doch relativ leicht simuliert werden. Das ist richtig. Während der Ältere also den Doktor an das Sprechzimmer fesselt, hat der Jüngere genügend Zeit, um in Blessingtons Wohnung einzudringen. Der selbst ist nicht zu Hause, weil er um diese Zeit seinen täglichen Spaziergang unternimmt. Die Gelegenheit, Wertgegenstände mitzunehmen, wäre also außerordentlich günstig gewesen. Stattdessen wurde nichts, aber auch gar nichts gestohlen. Richtig? Richtig. Aber was ist mit dem Doktor? Könnte der die ganze Geschichte mit den beiden mysteriösen Patienten nicht schlichtweg erfunden haben? Du meinst, Rebellion könnte den Einbruch begangen haben? Nein, das halte ich für ausgeschlossen. Verstehe. Ein Sherlock Holmes irrt sich nie. Ganz recht. Und was die Fußabdrücke auf dem Teppich betrifft, die dir sicher nicht entgangen sind, die stammen auf keinen Fall von Dr. Trevelyan. Gut. Was wirst du also jetzt unternehmen? Eine Nacht drüber schlafen. Vielleicht ist der gute Blessington morgen etwas gesprächiger. Es war noch nicht 8 Uhr am nächsten Morgen, als uns ein Eilbote die dringende Bitte des Doktors überbrachte, auf dem schnellsten Weg in die Brook Street zu kommen. Eine Viertelstunde später trafen wir bei ihm ein. Er sah ziemlich verstört und mitgenommen aus. Gut, dass Sie gekommen sind. Guten Morgen, Doktor. Guten Morgen. Was ist passiert? Ach, eine fürchterliche Geschichte, Mr. Holmes. Blessington hat sich heute Nacht erhängt. Erhängt? Ja. Wie lange ist er schon tot? Tja, nach der Muskelstarre zu urteilen, circa 3 Stunden. Es muss also etwa gegen 5 Uhr früh passiert sein. Ich habe auf alle Fälle auch Scotland Yard verständigt. Wie haben Sie das Unglück überhaupt bemerkt? Miss Packingham, meine Assistentin, die hatte das Gefühl, dass irgendwas nicht in Ordnung war. Als sie heute Morgen kurz vor 7:30 zum Dienst kam, da sah sie von der Straße aus, dass das Fenster von Mr. Blessingtons Schlafzimmer sperrangelweit offen stand und dass sich dahinter etwas bewegte. Daraufhin bin ich nach oben gegangen, habe mehrmals geklingelt und als niemand öffnete, habe ich aufgeschlossen und fand ihn dann. Er hing an einem Querbalken direkt über dem Fenster. Sie sagten, Sie haben aufgeschlossen? Ja. Aha. Ich habe einen Schlüssel zu Mr. Blessingtons Wohnung. Ach. Mr. Blessington vertraute Ihnen seinen Wohnungsschlüssel an? Ja. Mhm. Sie verstehen, ich als sein Arzt und zweitens pflegte Miss Packingham, wenn er seinen Mittagsspaziergang machte, um in seiner Wohnung ein bisschen aufzuräumen und sauber zu machen. Sie hat aber doch wohl keinen eigenen Schlüssel zu Mr. Blessingtons Wohnung? Nein, nein, es existiert nur dieser eine. Und wie bewahren Sie diesen Schlüssel auf? Er hängt hier, in der Diele, an diesem Schlüsselbrett. Hm? Ist das dieser hier? Nein, das ist der Haustürschlüssel. Der wird auch von Miss Packingham mitbenutzt. Und wo ist der Schlüssel zu Mr. Blessingtons Wohnung? Den hat der Inspektor. Welcher Inspektor? Inspektor Lenner von Scotland Yard. Ach. Ich habe ihn vorhin gleich nach oben in die Wohnung geführt. Wie lange ist Inspektor Lenner schon da? Ja, er kam vielleicht 10 Minuten vor Ihnen. Noch eine Frage, Doktor. Nachdem Sie gestern bemerkten, dass Ihr Patient verschwunden war, haben Sie da die Haustür abgeschlossen? Ja. Mr. Blessington wünschte, dass sobald die letzten Patienten gegangen wären, das Haus verschlossen würde. Besitzen Sie mehrere Hausschlüssel? Nein, nur den einen. Und der hängt immer hier am Schlüsselbrett? Nur wenn ich selbst das Haus verlasse, nehme ich die Schlüssel natürlich mit. Als Sie gestern den Hausschlüssel hier vom Schlüsselbrett herunternahmen, ist Ihnen da etwas aufgefallen? Nein, nicht, dass ich wüsste. Der andere Schlüssel hing auch an seinem Platz. Ja, da bin ich ganz sicher. Gut. Dann wollen wir den Inspektor nicht länger warten lassen. Hallo, Mr. Holmes. Ah, hallo, Lennart. Ich bin überrascht, Sie hier zu sehen. Seit wann verschwenden Sie Ihre Zeit an einem einfachen Selbstmord? Lieber Inspektor, häufig sind gerade die scheinbar einfachsten Fälle die interessantesten. Haben Sie irgendwelche Spuren gefunden? Nun, die Leiche. Dort, hier an diesem Balken hing sie. Aha. Ja, sonst nichts von Belang. Diese beiden Zigarrenstummel im Kamin. Darf ich mal sehen? Bitte. Sagen Sie, Dr. Trevelyan, wie pflegte Blessington seine Zigarren zu rauchen? Seine Zigarren? Ja, er hatte eine Spitze. Dort auf dem Nachttisch liegt sie. Ah ja. Übrigens, Inspektor, Sie haben Dr. Trevelyan den Schlüssel, den er zu dieser Wohnung besitzt, abgenommen. Haben Sie ihn schon auf Spuren untersuchen lassen? Den Schlüssel? Nein. Wozu? Vielleicht hätten Sie es tun sollen. Unsinn, hier liegt einwandfrei Selbstmord vor. Wozu soll ich mich da noch mit Schnickschnack abgeben? Sie gehen also von Selbstmord aus, lieber Inspektor. Worauf stützt sich denn diese Ihre Theorie? Das ist keine Theorie, das ist eine Tatsache. Die Tür war abgeschlossen, Holmes. Die Fenster liegen zu hoch. Außerdem gibt es keinerlei Spuren, die auf eine Flucht aus dem Fenster hinweisen. Wenn es sich also nicht um Selbstmord, sondern, wie Sie vielleicht vermuten, um Mord handeln sollte, wie sollte sich der Täter dann entfernt haben? Durch die Tür natürlich. Die Tür war abgeschlossen, wie wir von Dr. Trevelyan wissen. Haben Sie nie daran gedacht, dass der Mörder selbst die Tür hinter sich abgeschlossen haben könnte? Von außen? Es gab nur zwei Schlüssel zu dieser Wohnung. Einen besaß Mr. Blessington selbst. Haben Sie ihn gefunden? Nein, bis jetzt noch nicht. Dann geben Sie sich keine Mühe. Sie werden ihn auch nicht finden. Wie kommen Sie darauf? Wenn er sich in dieser Wohnung befände, müssten Sie ihn in der Diele, in unmittelbarer Nähe der Wohnungstür, entdeckt haben. Wenn er da nicht ist, haben ihn der oder die Täter verschwinden lassen. Also erlauben Sie mal, Holmes, Sie reden so, als stünde es für Sie fest, dass hier ein Mord vorliegt. Das tut es auch, lieber Inspektor, das tut es auch. Ich habe mir vorhin, als ich diese Wohnung betreten habe, die Mühe gemacht, das Türschloss einer etwas genaueren Überprüfung zu unterziehen. Dabei sind mir feine Metallkratzer aufgefallen, die unzweifelhaft von einem Stück Draht herrühren. Sie meinen, die Tür ist von außen? Die Tür ist zunächst einmal von innen verschlossen worden, und zwar von Mr. Blessington, bevor er zu Bett ging. Den Schlüssel ließ er im Schloss stecken. Dann kamen der oder die Täter, merkten, dass innen ein Schlüssel steckte, stießen ein Stück Draht ins Schloss, sodass der Schlüssel auf der anderen Seite herausfiel und öffneten dann die Tür ohne Schwierigkeiten. So, ohne Schwierigkeiten. Haben Sie sich das Schloss mal angesehen? Das lässt sich nicht so ohne weiteres aufschließen, wenn man nicht den passenden Schlüssel hat. Meiner Überzeugung nach hatte der Täter den passenden Schlüssel. Ach, was Sie nicht sagen. Und für die Haustür? Hat er dafür etwa auch den passenden Schlüssel? Ihrer Überzeugung nach? Allerdings, den hat er auch. Und woher? Von Dr. Trevelyan. Was? Wollen Sie damit behaupten, dass ich hier mit dieser ganzen Geschichte zu Sie tun... Sie brauchen sich nicht aufzuregen, Doktor. Ich will nicht behaupten, dass Sie den Mord an Mr. Blessington begangen haben. Sie waren lediglich das unfreiwillige und wohl auch unwissende Werkzeug der Täter. Und wer waren die Täter? Langsam, lieber Inspektor, langsam. Lassen Sie mich zuerst noch einmal die Indizien zusammenfassen, die meine Theorie stützen, dass Mr. Blessington ermordet wurde. Erstens, im Türschloss sind Spuren zu erkennen, die von keinem Schlüssel stammen können. Zweitens, Mr. Blessingtons Wohnungsschlüssel, mit dem er vermutlich die Wohnungstür, bevor er zu Bett gegangen ist, abgeschlossen hat, ist nicht aufgefunden worden. Drittens, in der Wohnung sind Zigarrenstummel gefunden worden, die ganz offensichtlich nicht von Mr. Blessington geraucht worden sind, denn Mr. Blessington pflegte seine Zigarren mit Spitze zu rauchen. Diese aber wurden ohne geraucht. Aus all dem müssen wir folgern, Mr. Blessington hatte spät nachts Besuch. Ach, Sie glauben, Blessington hat seine Mörder selber eingelassen? Aber nicht doch, Inspektor, Sie haben nicht zugehört. Denken Sie an die Spuren im Türschloss und dann, bitte, sehen Sie sich die Leiche an. Mr. Blessington trägt einen Schlafanzug. Glauben Sie im Ernst, jemand, der vorhat, sich das Leben zu nehmen, mit einem Strick wohlgemerkt, entledigt sich erst seiner Kleider, legt sich ein paar Stunden aufs Ohr, steht, nachdem er in aller Ruhe geschlafen hat, frühmorgens um 5 Uhr auf und knüpft sich kunstvoll einen Strick um den Hals, um sich für immer von dieser Welt zu verabschieden? Ich hoffe, Sie sehen selbst ein, wie absurd ein solcher Gedanke ist. So, und jetzt werde ich Ihnen sagen, wie sich die Sache wirklich abgespielt hat. Zwischen 4:30 und 5 Uhr morgens sind die Mörder in die Wohnung eingedrungen, ohne dass es Blessington gemerkt hat. Dann hat man ihn allerdings aus dem Schlaf gerissen und geknebelt, damit er nicht schreit. Ich weiß, Sie halten nichts von Spurensicherung, aber bitte, hier, untersuchen Sie mal seinen Mund auf Stoffreste. Schließlich muss es meiner Ansicht nach zu einer längeren Unterredung gekommen sein, die 1 bis 2 Zigarrenlängen gedauert hat. Anschließend hat dann wohl eine Art Hinrichtung stattgefunden. Hinrichtung? Sehen Sie sich mal den Knoten um seinen Hals etwas genauer an. Glauben Sie, jemand, der Selbstmord verübt, macht sich die Mühe oder ist auch nur in der Lage, einen derart kunstvollen Knoten zu knüpfen? Ich bin der Meinung, dieser Knoten ist der Schlusspunkt einer wohlbedachten und sehr gut vorbereiteten Hinrichtungszeremonie. Das alles ist gut und schön, Holmes. Aber ich sehe in all dem keinen Sinn. Wer soll denn ein Interesse daran gehabt haben, diesen armen Kerl hinzurichten, wie Sie sagen? Und warum? Wo ist das Motiv? Auf die zweite Frage kann ich Ihnen im Augenblick noch keine Antwort geben. Und die Frage nach den Tätern beantworte ich Ihnen, wenn Sie mich jetzt einmal kurz den Schlüssel sehen lassen, den Ihnen Dr. Trevelyan überlassen hat. Ich weiß zwar nicht, was Sie damit vorhaben, aber bitte, hier. Mhm. Wie ich es mir gedacht habe. Dieser Schlüssel weist ebenso wie Dr. Trevelyans Hausschlüssel winzige Spuren von Wachs auf. Von beiden Schlüsseln sind Wachsabdrücke gemacht worden, meine Herren. Die Täter sind mit Nachschlüsseln ungehindert zuerst ins Haus und dann in Mr. Blessingtons Wohnung eingedrungen. Mehr kann ich Ihnen im Moment nicht sagen. Wenn Sie mich um 15 Uhr in der Baker Street aufsuchen wollen, werde ich Ihnen sicher mehr zu bieten haben. Ich muss jetzt auf einen Sprung in die Zeitungsredaktion. Entschuldigen Sie mich bitte. Pünktlich um 15 Uhr waren Inspektor Lenner und Dr. Trevelyan zur Stelle. Nur einer fehlte. Holmes. Das war ungewöhnlich. War doch ansonsten stets die Pünktlichkeit in Person. Allerdings brauchten wir nicht länger als 5 Minuten zu warten. Ich bin untröstlich, meine Herren, dass Sie Holmes, da bist du ja. Was ist, Holmes? Haben Sie was herausgefunden? Ja, und ich muss zugeben, dass ich schon früher darauf hätte stoßen müssen. Dr. Trevelyan, ja? Ich habe Ihnen eine Zeitung mitgebracht. Ach. Ja, sie stammt vom 8. September, ist also etwa 4 Wochen alt. Wollen Sie sich bitte einmal diese Zeilen kurz durchlesen? Mhm. Natürlich. Das ist die Meldung, auf die Mr. Blessington so nervös reagiert hat. Lassen Sie mal sehen. Hier. Erneuter nächtlicher Einbruch im Westend. Wie Scull und Yard vermutet, gehen die Einbrüche auf das Konto der vor kurzem entlassenen Sträflinge Tom Biddle und Jack Moffat, beides Mitglieder der berüchtigten Washington Bank Gang. Washington Bank Gang? Aber waren das nicht 4? Von denen einer sogar gehängt wurde. Sehr richtig, Watson. Ein gutes Gedächtnis ist das beste Kapital in unserem Beruf. Als vor 12 Jahren die Gang aufflog, hatte einer der Bande gesungen. Ein gewisser Ben Sutton. Deshalb kam er mit 5 Jahren Gefängnis davon. Der Anführer hingegen, ein gewisser Jerry Cartwright, endete am Galgen. Die beiden übrigen wurden zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt. Allerdings wurden sie vorher begnadigt. Vor 6 Wochen. Schön und gut, Holmes, aber was hat das alles mit dem vermeintlichen Mord an Blessington zu tun? Sehr viel, Inspektor. Sie sollten ab und zu mal das ausgezeichnete Archiv von Scotland Yard zu Rate ziehen. Dieser Ben Sutton, der damals gesungen hat, war niemand anders als unser armer Mr. Blessington. Mr. Holmes, wissen Sie, was Sie da sagen? Ja, Doktor. Und um Ihnen die letzten Zweifel zu nehmen, habe ich Ihnen ein paar Fotos mitgebracht, meine Herren. Bitte sehr. Tatsächlich. Und da sind ja die beiden Russen. Ganz recht. Alias Tom Biddle und Jack Moffat. Donnerwetter. Die beiden spürten nach ihrer Entlassung den Verräter Sutton, alias Blessington, auf, um sich an ihn zu rächen. Also ahnte Blessington, was ihn erwartete. Und deshalb seine panische Angst vor einem Einbruch. Richtig, der dann ja auch prompt erfolgte. Und Sie, Doktor, haben den Burschen durch Ihre Leichtfertigkeit auch noch Hilfestellung geleistet. Ich? Wieso Hilfestellung? Indem Sie ihnen die Werkzeuge, die Sie für Ihr Vorhaben brauchten, sozusagen griffbereit auf den Präsentierteller gelegt haben. Also wenn Sie auf die Schlüssel anspielen, Mr. Holmes, dann kann ich nur immer wieder beteuern... Ich weiß. Wir wollen die Sache nicht unnötig hochspielen. Zumal auch ich zugeben muss, dass ich mich an dem tragischen Ausgang des Falls nicht ganz schuldlos fühlen kann. Wie darf man das verstehen? Mir war sehr schnell klar, dass man es nicht auf Mr. Blessingtons Eigentum, sondern auf ihn persönlich abgesehen hatte. Dass sein Leben unter Umständen in Gefahr war. Ich ging allerdings davon aus, dass Mr. Blessington selbst mir einige Anhaltspunkte liefern müsste, wenn ich ihm helfen sollte. Ich glaube, Holmes, diesen Fall sollten wir möglichst schnell vergessen. Watson, sehr ehrlich, hast du mir etwas vorzuwerfen? Aber Holmes... Kennst du mich so schlecht?